Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Eine Reihe über eine Stadt, in der Träume und Albträume produziert werden. Und unser Augenmerk gilt dabei den Filmen, in denen die Stadt Los Angeles nicht nur Kulisse ist, sondern eine der Hauptrollen spielt. In Zusammenarbeit mit dem UCLA Film und Television Archive präsentiert die Deutsche Kinemathek in Berlin 10 Filme, die die Stadt noch einmal in einem anderen Licht zeigen will. Anke Lewiger hat sich auf Expeditionsreise begeben, ist jetzt hier quasi eingeschwebt. Hallo Anke. Hallo, hallo. Bei L.A. hat jeder von uns, glaube ich, gleich Filmbilder im Kopf. Bunt gekleidete, tanzende Menschen auf Autodächern zum Beispiel, wenn man an die jüngere Filmgeschichte denkt. Bei mir wäre das auf jeden Fall Barton Fink, der Schriftsteller von der Ostküste, der in die Westküste kommt und dort mit einer sehr heftigen Schreibblockade kämpft. Welche Filme fallen dir denn ein, wenn du an L.A. denkst? Na, bei mir sind es erstmal auch Hubschraubergeräusche. Also ich muss ganz häufig dann, wenn ich an Los Angeles im Film denke, an Boys in the Hood denken, einer der ersten Ghetto-Filme aus dem Jahr 1991. Und da lernt man eben einen jungen Schwarzen kennen, der ein Stipendium bekommen möchte, um rauszukommen aus dem Ghetto. Und immer wenn er lernt, hat er da diese Hubschraubergeräusche. Und die sind wie so ein Sound für sein Leben, so ein Überwachungssound quasi. Jeder seiner Schritte wird also von oben verfolgt und vielleicht auch kontrolliert. Und da finde ich eben den Anfang auch ganz interessant von dem Film. Da ist so ein Stoppschild. Ein Stoppschild für Weiße, besser nicht dahin zu gehen, aber auch ein Stoppschild von der anderen Seite, dass Schwarze eigentlich kaum ihr Ghetto verlassen können. Also das fällt mir ein und natürlich habe ich auch viele von den glamourösen Bildern im Kopf. Natürlich fallen mir ein eben Straßen und Palmen und Meer und natürlich das Lichtermeer von oben wie, ja, denn sie wissen nicht, was sie tun aus der Perspektive von James Dean. Also es sind ja alles diese unterschiedlichen Facetten, die L.A. eben ausmachen. Die Stadt ist sehr heterogen. Könnte man auch sagen, dass sich das in der Vielfältigkeit dann der Filmgenres wiederfindet? Ja, das kann man, glaube ich, auf alle Fälle sagen. Du findest ja für einen Katastrophenfilm auch immer was, weil es gibt Erdbeben, Vulkanausbrüche, Brände, alles. Die Stadt ereignet sich toll für Verfolgungsjagden. Ich meine, man muss sich ja eigentlich auch nur eine Villa nehmen. Da hast du das Glamour-Leben in den Hollywood Hills und gleichzeitig siehst du im Garten, dass es illegale Einwanderer aus Mexiko sind, die da den Park schön richten müssen, das Gras aufrichten. Und ich habe mal von Mike Davis ein Buch gelesen, also das ist so ein Stadtforscher und der hat gesagt, Los Angeles ist eigentlich ein Puzzle ohne Sinn. Und jetzt könnte man sich fragen, ob sich Regisseure so einzelne Puzzleteile nehmen und versuchen, die in einem Sinnzusammenhang zu stellen. Und dann ist die Frage anhand der Filme, ob das überhaupt geht. Macht Los Angeles Sinn oder sind es nur so einzelne Ausschnitte? Und nimmt man jetzt so einen Film, der in der Reihe dort läuft, Shortcuts von Robert Altman, der zeigt ja schon ganz viele verschiedene Lebensformen, aber es ist doch immer nur die weiße Mittelschicht. Und da hast du am Anfang ja auch so eine Hubschrauberjagd. Und es gibt in vielen Filmen immer wieder den Versuch, sich so den Überblick zu schaffen über eine Hubschrauberfahrt. Oder auch bei Big Lebowski, da haben wir ja einmal den Dude, der so über Los Angeles fliegt. Das ist natürlich so ein abgehobenes Bild und das Lichtermeer sieht dann auch ganz abstrakt aus. Aber man könnte auch sagen, das sind alles so Höhenflüge, die das Subjekt wieder auf sich selbst zurückwerfen. Und letztlich ist Los Angeles auch eine große Stadt der Entfremdung und Einsamkeit. Mhm. Wenn man jetzt über die Filmreihe in der Deutschen Kinemathek redet, an welche Orte nehmen einen die Filme damit? Also das finde ich ganz interessant, dass sie so dokumentarisch angehauchte Arbeiten auch genommen haben. Und da würde ich gerne 2 Titel erwähnen, die eigentlich auch Klassiker sind. The Exiles aus dem Jahre Anfang 1960 gedreht. Und da geht es eben um Indianer, die im Reservat groß geworden sind, die dann aber nach Los Angeles gehen und da eigentlich auch wieder im Reservat sind. Und der Film hat sowas ganz Poetisches, weil der Regisseur die Interviews dann als innere Monologe aufgenommen hat und dann über diese Bilder legt. Das sind nur so ein paar Straßenzüge, immer dieselbe Eckkneipe. Und da kriegt man eben auch das Gefühl von so einer ganz großen Verwurzelung mit. Und interessant ist sicher auch Killing of Sheep von Charles Burnett, einer der großen Klassiker des schwarzen Kinos. Und das ist so richtig so ein neorealistischer Film. Film, der spielt an Originalschauplätzen. Da geht es eben um einen Mann, der im Schlachthof arbeitet, dann wie er zu Hause lebt. Also da bist du schon in Watts, in dem Ghetto, was dann später ja durch das Kino auch noch weltberühmter wurde. Eine besondere Rolle spielt Los Angeles ja auch im Film Noir der 40er Jahre, wenn man etwa an Frau ohne Gewissen denkt oder an Der Herr der Unterwelt. Wie wird die Filmreihe denn dem gerecht? Ja, da können wir mal bei dem Motiv der Vereinsamung bleiben. Ich glaube, das hat ja Anfang der 40er Jahre angefangen. Und wenn man die Helden und Heldinnen des Films Noir nimmt, die leben zwar alle in Los Angeles, sind aber trotzdem alle auf Durchreise. Die scheinen ja nirgendwo mehr anzukommen. Sie sind so total unbehaust. Und ich glaube, zu der Zeit fing einfach Los Angeles an, sich selbst eine Rolle zu schreiben als Stadt, weil diese Utopie der modernen Stadt ist einfach zusammengebrochen. Die gab es nicht mehr. Es gab nicht mehr die Stadt als Heimat. Und da spiegeln ja auch schon die Helden wieder. Und da werden so zwei Filme gezeigt in der Reihe, die dann schon neueren Datums sind. Einmal Kiss Me Deadly, der ist von 1955. Also der versucht nochmal anzuknüpfen an dem Film Noir. Und bei dem Film ist es aber ganz interessant so, dass die Vereinsamung der Menschen, also du hast wieder Privatdetektive, Femme Fatales und alles, dass die eigentlich mit den Regeln des Genres nicht mehr erfasst werden kann, den finde ich da ganz interessant. Natürlich Big Lebowski hast du auch, und wenn du den Dude nimmst, ich meine, statt einem Trenchcoat trägt der nun einen Bademantel und statt einer Zigarette hat er einen Joint mit der Pinzette in der Hand und statt einem Malteser Falken geht es hier um einen bepinkelten Flickenteppich. Also das ist dann die Cohen-Variante. Und zum Schluss noch, welches ist dein LA-Film, den du immer wieder sehen würdest? Ich glaube, das ist dann doch mal Hull & Cry von David Lynch, weil der so schön mit Trugbildern arbeitet. Der Film geht ja mit so einem Traum quasi los. Du kommst in Los Angeles an, die Sonne scheint und der jungen Heldin liegt eben das ganze Leben vor Füßen, zu Füßen. Aber dann bekommst du auf einmal mit, dass das vielleicht alles ein Traum war und der Film spürt dann eben die ganzen Tagesreste auf und nimmt einen dann auch mit an unterschiedliche Orte von Hollywood, reflektiert dabei auch den Mythos Los Angeles. Also das ist doch mein favorisierter Los Angeles-Film. Vielen Dank, Anke Liewicke. Noch bis zum 14. Dezember kann man im Berliner Filmhaus am Potsdamer Platz im Kino nach L.A. reisen. Und die meisten der Filme, über die wir gerade geredet haben, kann man auch über Streamingdienste oder auf DVD sehen.